Lektion 13. 13a. 13a. На тот случай, если вам в Германии потребуется адвокат, слушайте внимательно. Tag, Frau Schröder. Ich habe heute die Gegendarstellung bekommen. Der Kläger behauptet, Sie hätten das Vorfahrtsrecht nicht beachtet. Ja, aber ist es denn nicht genauso verkehrswidrig, mit überhöhter Geschwindigkeit zu fahren? Natürlich. Das Problem ist nur, dass mein Kollege schreibt, sein Mandant sei nicht schneller als 40 gefahren. Das ist nicht wahr. Der Mann am Kiosk sagt, er sei richtig erschrocken, weil die Reifen des BMW so gequietscht haben. Der andere Zeuge hat zwar auch die quietschenden Reifen gehört, aber er behauptet, sie hätten eindeutig die Vorfahrt missachtet. Die Vorfahrt zu beachten ist offenbar oberstes Gebot auf deutschen Straßen. Hören Sie gut zu und wiederholen Sie. Здравствуйте, госпожа Шрёдер. Так, Фрау Шрёдер. Сегодня я получил встречное возражение. Ich habe heute die Gegendarstellung bekommen. Истец заявляет, что вы проигнорировали право преимущественного проезда. Der Kläger behauptet, Sie hätten das Vorfahrtsrecht nicht beachtet. Да, но разве превышение скорости не является также нарушением? Ja, aber ist es denn nicht genauso verkehrswidrig, mit überhöhter Geschwindigkeit zu fahren? Разумеется. Natürlich. Проблема в том, что мой коллега пишет, что его подзащитный ехал не быстрее 40 км в час. Das Problem ist nur, dass mein Kollege schreibt, sein Mandant sei nicht schneller als 40 gefahren. Это неправда. Das ist nicht wahr. Мужчина в киоске говорит, что он испугался, когда так заскрипели шины BMW. Der Mann am Kiosk sagt, er sei richtig erschrocken, weil die Reifen des BMW so gequietscht haben. Другой свидетель тоже слышал скрип шин, но он заявляет, что вы явно проигнорировали право проезда. Der andere Zeuge hat zwar auch die quietschenden Reifen gehört, aber er behauptet, sie hätten eindeutig die Vorfahrt missachtet. Соблюдение права проезда явно главная заповедь немецких дорог. Die Vorfahrt zu beachten ist offenbar oberstes Gebot auf deutschen Straßen.